99 der Schafe lagen schon auf des Himmels Heide dort. Doch eins war fern und gar weit entflohen, ja, weit von dem fort, weit weg im Gebirge wild und rau, weit weg von des Hirten Ziel gewahr, weit weg von des Hirten Ziel. Ich hab keine Ruhe, ich seh nach dem einen Weg. Und so